steht am Ende, nur weil er gekotzt hat, er meint. Ja, Kotzenberg hat nicht gekotzt. Das ist auch die letzte Version. Niemandsland. Eine freie Stimme. In einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Niemandsland. Willkommen im Niemandsland. Guten Morgen, es ist Samstag, der 8. Februar 2014. Hallo. Wir wollen auch heute wieder versuchen, die Welt ein wenig gerade zu biegen, die ja so krumm ist. Und wir wollen auch versuchen, aus dem harten Steinbruch der sozialen Wirklichkeit etwas poetische Zukunftsmusik herauszuschlagen. Von Georg Heim. Aufgestanden ist er, welcher lange schlief. Aufgestanden unten aus Gewölben tief. In der Dämmerung steht er groß und unerkannt. Und den Mond zerdrückt er in der schwarzen Hand. In den Abendlärm der Städte fällt es weit, Frost und Schatten einer fremden Dunkelheit. Und der Märkte runder Wirbel stockt zu Eis. Es wird still, sie sehen sich um, und keiner weiß. In den Gassen fasst es ihre Schulter leicht. Eine Frage, keine Antwort, ein Gesicht erbleicht. In der Ferne wimmert ein Geläute dünn, und die Bärte zittern um ihr spitzes Kinn. Auf den Bergen hebt er schon zu tanzen an, und er schreit, ihr Krieger alle, auf und an, und es schallet, wenn das schwarze Haupt erschwenkt, drum von tausend Schädeln laute Kette hängt. Einem Turm gleich tritt er aus die letzte Glut, wo der Tag flieht, sind die Ströme schon voll Blut. Zahllos sind die Leichen schon im Schilf gestreckt, von des Todes starken Vögeln weiß bedeckt. Über runder Mauern blauen Flammenschwall steht er, über schwarzer Gassen Waffenschall, über Toren, wo die Wächter liegen quer, über Brücken, die von Bergen toter schwer. In die Nacht erjagt das Feuer querfeld ein, einen roten Hund mit wilder Mäuler schreien. Aus dem Dunkel springt der Nächte schwarze Welt, von Vulkanen furchtbar ist ihr Rand erhellt, und mit tausend roten Zipfelmützen weit sind die finsteren Ebenen flackend überstreut. Und was unten auf den Straßen wimmelt hin und her, fegt er in die Feuerhaufen, dass die Flamme brenne mehr. Und die Flammen fressen brennend Wald um Wald, gelbe Fledermäuse zackig in das Laub gekrallt. Seine Stange haut er wie ein Köhlerknecht in die Bäume, dass das Feuer brause recht. Eine große Stadt versank in gelbem Rauch, warf sich lautlos in des Abgrunds Bauch. Aber riesig über glühenden Trümmern steht, der in wilde Himmel dreimal seine Fackel dreht. Über sturmzerfetzter Wolken Widerschein, in des toten Dunkels kalten Wüstenein, dass er mit dem Brande weit die Nacht verdorr. Pech und Feuer träufet unten auf Gomorr. Kleinen Männer mit der riesengroßen Macht waren am Gymnasium und haben Krawatten um. Sie haben auch Fakten und Familien oder Sachzwänge zur Hand und wollen das Beste fürs abstrakte Vaterland. Die kleinen Männer mit der riesengroßen Macht haben sehr viel Ambition, nur wir haben nichts davon. Sie sind frisiert und jovial und auf Diät und fotogen und wollen andere Menschen immer übersehen. Sie wachen auf und sind bereit, haben auch beim Schlafen keine Zeit und auch Musik ist Zeitverschwendung mit Gesang. Sie denken nie an einen Traum, an ein Gedicht, an einen Baum. Sie lachen höchstens 2 bis 3 Sekunden lang. Die kleinen Männer mit der riesengroßen Macht sind schon seit Jahr und Tag ein eigener Menschenschlag. Selbst ihre Fehler sind die falschen, ihre Tugenden fatal. Nur ihre Spießigkeit ist absolut normal. Sie haben Frauen, die sind noch schlimmer. Die haben vor Stolz gar kein Gesicht. Worauf sie stolz sind, weiß man nicht. Und ihre Kinder sind verschreckt und auf der Flucht und ganz absurd und kriegen Hämorrhoiden kurz nach der Geburt. Sie haben Freundinnen, die sind am schlimmsten. Die sind für Einfluss und für Geld als Sekretärin angestellt, sind da und dort und überall und geben den Dingen ihren Lauf und lächeln bös und reden drein und passen auf. Ein kleiner Mann hat mich gefragt, was soll ich machen? Die Macht war nah, ich sagte ja, ich hatte Glück, jetzt stehe ich da mit Militär und Polizei. Und dass ich klein bin, ist vorbei, ich trinke Sekt und wenn er schmeckt, bin ich gedeckt. Als kleiner Mann habe ich bei Gott nicht viel zu lachen. Ich schlucke viel, ich schlucke Dreck und ganze Aktenberge weg. Doch was ich tue, tue ich für dich, ich lass mein Volk doch nicht im Stich, das wäre unverantwortlich, ich opfere mich. Die kleinen Männer mit der riesengroßen Macht denken an Mut und Pflicht. Nur an den Rücktritt nicht. Das Volk sitzt immer in der Scheiße, aber kaum kämpft man sich raus, steht irgendwo ein kleiner Mann und lacht dich aus. Die kleinen Männer haben uns nicht sehr weit gebracht. Man hört zwar viel Geschrei, aber es bleibt dabei. Ich kann nur bitten, liebe Leute, nehmt euch unbedingt in Acht vor kleinen Männern mit riesengroßer Macht. We not shoot, you not shoot. Zu Weihnachten 1914 kam es an der Westfront zu überraschenden Verbrüderungen. Es fängt mit den Bäumchen an. Die oberste Heeresleitung hat Tausende davon eine Woche vor dem Weihnachtsfest an die Front geschickt. Viele sind schon fertig geschmückt. Mit Kerzen und einem Holzkreuz am Fuß. An Heiligabend stehen diese Weihnachtsbäume auf den Brustwehren der Schützengräben. Die Deutschen zeigen sich im hellen Kerzenschein dem verblüfften Gegner. Normalerweise reiner Selbstmord. Nur einige Dutzend Meter liegen die Grabensysteme der Feinde mitunter auseinander. Bald ertönen deutsche Weihnachtslieder. Die Briten antworten mit »Oh, Holy Night«. Deutsche Soldaten verlassen ihre Unterstände. Sie tragen Laternen und rufen dem Gegner Friedensparolen zu. Auch auf der anderen Seite klettern sie plötzlich über den Grabenrand und gehen ihnen entgegen. Im Niemandsland, zwischen Stacheldrahtverhauen und Granattrichtern, reichen sie sich die Hände, bieten Zigaretten an, tauschen Rum und Schokolade. Die überraschenden Szenen spielen sich vor allem an der 750 Kilometer langen Westfront ab. Dort, wo deutsche Truppen der British Expeditionary Force gegenüberliegen. Bei Ypern in Flandern und südlich davon haben sich die Briten auf etwa 50 Kilometern eingegraben. Noch in den Wochen zuvor hatten hier heftige Gefechte getobt. 160.000 britische Soldaten sind bereits gefallen. Frankreich und Deutschland verloren je über 300.000 junge Männer in den ersten Monaten. Es ist ein kleiner Frieden im großen Krieg, wie ihn der Autor Michael Jürgs in seinem gleichnamigen Buch beschreibt. Als zu Gehorsam gedrillte Untertanen in Uniform diese deutsche Ordnung umstülpen und Weihnachten 1914 kurz entschlossen ihren eigenen Frieden auf Erden machen. Ein britischer Veteran erklärte das Phänomen 60 Jahre später mit der Stimmung auf beiden Seiten, dass endlich Schluss sein möge. Wir litten doch alle gleichermaßen unter Läusen, Schlamm, Kälte, Ratten und Todesangst. Wenn die Generalität zur Inspektion eines Grabens anrückt, wird die Gegenseite informiert, dass nun ein paar Schüsse fallen werden, gezielt ins Blaue abgefeuert. Die Briten nennen das »Doing a little shooting«. Die deutsche Zensur hat allerdings kein Interesse, dass die streng verbotene Fraternisierung mit dem Feind in der Heimat publik wird. Umarmungen, Gruppenfotos und Fußballspiele mit dem perfiden Albion undenkbar. Ein paar verstreute Zeitungsnotizen gibt es, bis die Zensoren durchgreifen und die Ereignisse umdeuten. Briten und Franzosen hätten ihre Kampfmoral verloren. Die Auflösung der feindlichen Streitkräfte stehe bevor. Besorgt erlässt Generalstabschef Erich von Falkenhayn ein absolutes Verbot weiterer Treffen. In Großbritannien erscheinen dagegen große Presseberichte, oft bebildert sogar von Soldaten. Die neuen handlichen Faltkameras sind in der Truppe zwar verboten, werden aber oft eingeschmuggelt. Viele Filme schaffen es mit der Feldpost in die Heimat. Die Zensur macht nur Stichproben. Britische Blätter setzen obendrein Prämien aus für gute Schnappschüsse. Der Daily Mirror druckt am 8. Januar 1915 über die gesamte Titelseite das Foto von freundlich dreinblickenden Deutschen und Briten im Niemandsland. Die Zensur ist machtlos. Einige Blätter erreichen sogar die Front. Der Schütze Oswald Tilley bittet seine Mutter per Feldpost, Zeitungen für ihn zu besorgen. Dort sind ein paar Fotos gedruckt von unseren Treffen mit den Deutschen. Die Franzosen sind empört über die widerlichen deutsch-englischen Verbrüderungen, so Jürgs, obwohl auch Landsleute beteiligt sind. An Silvester scheint es mit dem Frieden vorbei zu sein. Pünktlich um 23 Uhr beginnen die Deutschen heftig zu schießen. Die Alliierten sind verwirrt, bis sie begreifen, dass ihre eigenen Uhren ja eine Stunde nachgehen, weil in London eine andere Zeit gilt. Noch einmal feiert man stellenweise gemeinsam. An kurzen Abschnitten der Front hält der kleine Frieden bis Mitte Januar. Doch dann wird wieder geschossen und gestorben auf den Killing Fields der Westfront. Fast 4 Jahre noch. We Not Shoot, You Not Shoot ist ein Artikel von Herrn Thorsten Oltmar. Veröffentlicht im Spiegel Geschichte Nummer 5. 2013. Im Niemandsland, zwischen Stacheldraht verhauen und Granattrichtern, reichen sie sich die Hände. Torpedo an Steuerbord. Beim Untergang der Lusitania im Mai 1915 starben fast 1200 Menschen. Die deutsche Marine hatte den Passagierdampfer angegriffen. Mit deutlicher Verspätung legt der Luxusdampfer Lusitania am 1. Mai 1915 mittags mit 1959 Menschen an Bord in New York ab. Die Stimmung auf dem britischen Cunard-Liner ist heiter. Schließlich hat das Schiff viele Annehmlichkeiten zu bieten. Durch neuartige Glasdächer flutete Licht in das Innere. Es gibt einen Observationsraum, in dem man durch große Bullaugen freie Sicht aufs Meer hat. Die Sensation aber ist der Speisesaal der ersten Klasse, der in Weiß und Gold dekoriert ist. Die Reise mit Ziel Liverpool lässt sich gut an. Zwar hat die deutsche Botschaft in Washington Ende April gewarnt, Schiffe unter britischer Flagge müssen in den Hoheitsgewässern um die britischen Inseln mit Angriff und Versenkung rechnen. Rund 50 US-Zeitungen drucken die Warnung ab, aber nur wenige Passagiere nehmen sie ernst. Auch Kapitän William Turner ist amüsiert. Dieses Gerede von einer Torpedierung ist der beste Witz, den ich seit langem gehört habe. Er fühlt sich sicher. Sein Schiff ist im März 1914 an einem Tag mit fast 50 Kilometer pro Stunde durch die Wellen geschossen. Dieses Tempo kann kein U-Boot auch nur annähernd erreichen. Der rund 240 Meter lange Stahlkoloss ist Träger des Blauen Bandes, der Auszeichnung für die schnellste Atlantiküberquerung. 25 Kessel liefern den Dampf für 4 gigantische Turbinen, die mit ihren 76.000 PS riesige Propeller antreiben. Was also soll schiefgehen? Es passiert 6 Tage später, bei sonnigem Wetter und ruhiger See. Am frühen Nachmittag des 7. Mai hat U-20 die Lusitania rund 18 Kilometer vor der Südküste Irlands gesichtet. Das deutsche U-Boot ist gefürchtet, einige Handelsschiffe hat es schon versenkt. Bis auf 700 Meter pirscht sich U-20 auf Seerohrtiefe an sein Opfer heran. Um 14.10 Uhr gibt Kapitänleutnant Walter Schwieger den Befehl zum Torpedoschuss. Auf der Brücke des Schnelldampfers entdeckt man zwar die verräterische Spur der Luftblasen, aber zu spät. 3 Meter unter der Wasserlinie schlägt der Torpedo an Steuerbord ein. Schwieger notiert: Eine ungewöhnlich heftige Explosion ereignet sich. Der Detonation des Torpedos muss sofort eine zweite gefolgt sein. Die Lusitania verliert an Fahrt, kränkt stark nach Steuerbord und beginnt über den Bug zu sinken. Panik bricht aus. Die Szenen an Bord ähneln denen beim Untergang der Titanic 3 Jahre zuvor. Aber die Lusitania sinkt noch sehr viel schneller. Kinder und Ältere haben wenig Chancen, aber viele der kräftigen jungen Passagiere überleben. Nach nur 18 Minuten ist das Schiff gesunken. 1.198 Menschen sterben im 11 Grad kalten Wasser. Nur 761 werden gerettet. U-20 hat das Ende erst gar nicht abgewartet und längst abgedreht. Die Nachricht von der Katastrophe ist kaum vermeldet, da werden Fragen gestellt. Warum hat der Kapitän keinen Zickzackkurs gesteuert? Weshalb gab es keinen Geleitschutz? Waren vielleicht doch große Mengen Munition an Bord? Und später hat Winston Churchill, erster Lord der Admiralität, die Versenkung ziviler Schiffe in Kauf genommen, um die USA in den Krieg zu ziehen? Noch im Juni nahm eine Untersuchungskommission in London ihre Arbeit auf. Es wird bekannt, dass die Lusitania mehr als 4 Millionen Schuss Gewehrmunition geladen hatte, sowie hochentzündliche Schießbaumwolle. Das diente den Deutschen als Rechtfertigung für den Angriff. Auch in den Vereinigten Staaten ist die Empörung riesig. Unter den Toten sind 128 US-Bürger. Aber noch fast 2 Jahre vergehen bis zum Kriegseintritt, denn die Deutschen entschuldigen sich. Am 6. April 1917 schließlich billigt der Kongress die Kriegserklärung von Präsident Woodrow Wilson. Plakate zur Rekrutenwerbung erinnern an die Katastrophe. Remember the Lusitania. Torpedo an Steuerbord ist ein Artikel, geschrieben von Thorsten Oltmer, veröffentlicht im Spiegel Geschichte Nummer 5, 2013. Menschen sterben im 11 Grad kalten Wasser. Nur 761 werden gerettet. Es gibt keinen Weg zum Frieden. Frieden ist der Weg. Es Es spielt keine Rolle, woher wir kommen, wohin wir gehen, von wo die Stürme kommen, wohin die Winde wehen. Ich höre das Herz der Erde schlagen, hochfrequent, wie der Atem eines Soldaten im Schützengraben. Am Anfang war das Wort, danach kam Brudermord. Das Leben pulsiert zu dieser Zeit, an diesem Ort treiben die Seelen auf dem Boden Gaias. Zivile Hochkulturen verschwinden wie die Mayas. Schreiben 2001, akute Gefahr ist da. Ich sende mein Gedicht an dich und mich, an Muslime, an Juden, an Christen, an Hindus und Buddhisten, an Präsidenten und alle Pazifisten. Angst macht sich breit zu dieser Zeit, das Ungewisse, die Infokalypse verblendet. Gedankenrisse, Massenopiate für Fernsehsüchtige, Massenmedien berichten über afghanische Flüchtlinge. Die Vereinten gegen die islamischen Staaten. Keine Kommunikation, stattdessen sprechen Waffen. Staatschef organisieren Krieg. Kinder wissen nicht mehr, was um sie herum geschieht. Es gibt keinen Weg zum Frieden, Frieden ist der Weg. Die Mächte spielen wieder Krieg, es ist ein Traum, der lebt zusammen. Auf dem Weg zum Sonnenaufgang stimmen alle nun ein auf diesen einen Gesang. Es gibt keinen Weg zum Frieden, Frieden ist der Weg. Die Mächte spielen wieder Krieg, es ist ein Traum, der lebt zusammen. Auf dem Weg zum Sonnenaufgang stimmen alle nun ein auf diesen einen Gesang. Kommt schon, seid ihr im Takt mit dem Autodidakt? Seht ihr bengalische Lichter aus dem Osten, stammt der Dichter? Zeit muss enden, wenn Kriege das Leben beenden. Wir dürfen das Leben eben nicht verschwenden. Welthandelssymbole zerfallen zu Staub in Minuten. Stationäre Raketensysteme gegen Reaktionäre geblendet in Gaza. Blut fließt in Fluten bei den Bösen und bei den Guten. Ein Visionär ohne Forum, The Last Crusade, fängt an zu schreiben, wenn es um Existenz geht. Fate, Unmögliches wird möglich. Handelst du wie ein König, sprichst du von Gewalt als Lösung, dann bitte verschon mich an alle Völker dieser Erde. Ich schwöre, wenn ich sterbe, dann bleibt der Text mein Erbe. Den Glaube versetzt Berge, ist dies das Ende, wenn ich SOS in Atmosphären sende. Frieden auf Erden, zeigt mir eure Hände. Es gibt keinen Weg zum Frieden, Frieden ist der Weg. Die Mächte spielen wieder Krieg, es ist ein Traum, der lebt zusammen. Auf dem Weg zum Sonnenaufgang stimmen alle nun ein auf diesen einen Gesang. Es gibt keinen Weg zum Frieden, Frieden ist der Weg. Die Mächte spielen wieder Krieg, es ist ein Traum, der lebt zusammen. Auf dem Weg zum Sonnenaufgang stimmen alle nun ein auf diesen einen Gesang. Es gibt keinen Weg zum Frieden, Frieden ist der Weg. Die Mächte spielen wieder Krieg, es ist ein Traum, der lebt zusammen. Auf dem Weg zum Sonnenaufgang stimmen alle nun ein auf diesen einen Gesang. Es gibt keinen Weg zum Frieden, Frieden ist der Weg. Die Mächte spielen wieder Krieg, es ist ein Traum, der lebt zusammen. Auf dem Weg zum Sonnenaufgang stimmen alle nun ein auf diesen einen Gesang. Ja, ein doch recht freundlicher Tag heute hier im Zentrum von Barcelona an diesem Februar-Samstag. Temperaturen nach wie vor mild, einen richtigen Winter hat es dieses Jahr absolut nicht gegeben. Gestern wurden die Olympischen Spiele in Sochi eröffnet. Ich weiß nicht, meine Damen und Herren, ob Sie die Einweihungsfeier gesehen haben. Sochi 2014, da gibt es immer von unseren freien westlichen Kommentatoren so schöne Seitenhiebe auf das böse Putin-Regime. Ja, da sind sie mutig, da verteilen sie ordentlich demokratische Kritik an einem Regime. Alles das, was sie sich zu Hause nicht trauen, das entladen sie dann gegen Länder wie Russland. Doch ich wollte über den Sport an sich sprechen und das Geschäft bzw. das Elend mit den Medaillen. Das Innenministerium hat den Wintersport seit 2010 mit fast 30 Millionen Euro gefördert. In Sochi müssen die Athleten nun ihren Teil des Deals erfüllen, Medaillen gewinnen. Bei den Olympischen Spielen in Sochi, die gestern eröffnet wurden, starten insgesamt 153 deutsche Sportlerinnen und Sportler und wenn es nach den Funktionären des Deutschen Olympischen Sportbunds, DOSB, geht, kehren sie mit 30 Medaillen aus Russland zurück. Deutschlands Kaderathleten verdienen mit ihrem Sport im Schnitt, Achtung, 538 Euro netto pro Monat. Start- und Preisgeld machen nur 10% ihrer Einnahmen aus. Damit die deutschen Wintersportler konkurrenzfähig sind, förderte das Innenministerium ihre Verbände in den vergangenen 4 Jahren mit 28,5 Millionen Euro. So gesehen kostet eine Olympiamedaille rund 950.000 Euro. Jetzt ist es an den Athleten, ihren Teil der Vereinbarung zu erfüllen. Sie müssen liefern. Was? Klar, Medaillen. Aber natürlich, eine Goldmedaille in Olympia ist ein Trinkgeld gegen das, was ein Fußballprofi der Bundesliga an einem Wochenende so zugesteckt bekommt. An Prämien, an Gehalt und insgesamt auch an seinen Jahreseinnahmen. Eine Goldmedaille bei Olympia reicht nicht, um den Bekanntheitswert über diese Grenze zu heben. Das sagt Peplius. Wer keinen Sport wie Biathlon betreibe, der ständig live gezeigt werde, müsse 10 Jahre lang zu den besten 15 der Welt gehören, um interessant genug für Firmen zu sein. Biathleten gelten in der Werbebranche als sogenannte High Potentials. Toller Anglizismus. Hoch, sagen wir mal, prozentige Werbeträger vielleicht. Um vorn auf den Mützen der besten Biathleten werben zu können, zahlen Sponsoren über 100.000 Euro pro Saison. Wie gesagt, Sochi ist gestartet. Das böse, böse, böse, böse Putti-Regime, gegen das unsere sonst so unkritischen Sportkommentatoren dann ihre beißenden Nebenbemerkungen am Bildschirm und in den Medien ablassen dürfen. Dinge zum Beispiel, dass da gar nichts funktioniert und wie korrupt und wie böse die armen Schwulen da behandelt werden. Berechtigte Kritik, die sie sich aber zu Hause niemals trauen würden. Gegen die eigenen Herren würden sie sich das nicht wagen. Aber gegen Putin, da geht's. Guten Morgen, Werner. Guten Morgen. Ja, eine hast du gerade ausgerechnet, Medaille oder Goldmedaille im Durchschnitt 950.000 Euro. An Fördergeldern. Fast eine Million, ne? Ja. Was man investieren muss, um eine Goldmedaille zu kriegen. Ja. Aber was du sagst, Putin, wo er jetzt von allen Seiten angegriffen wird, nicht nur wegen der Ukraine, sondern auch... Ach, wegen der Ukraine wird er auch angegriffen. Warum? Hat er sich da eingemischt etwa in sein Nachbarland? Ja, ja, der mischt sich ja Der mischt sich ja in die Ukraine ein. Pfui also, Teufel. Er hat sich Schmutz ja auch da mit den Gays, mit den Schwulen angelegt. Ne? Und glaube ich, im Juni letzten Jahres ein Gesetz verabschiedet, wo die Propaganda verboten werden soll sobre relaciones sexuales no tradicionales, also über sexuelle Beziehungen, die nicht den herkömmlichen Weg gehen. Also Mann und Frau. Ganz genau, Rechte beschneiden für Schwule und Lesben und Bisexuelle und so weiter. Ja. Aber natürlich, nach diesen ganzen Angriffen hat er jetzt gedacht, er muss wieder was ein bisschen reparieren und hat dann auf seiner Willkommensrede vorgestern oder so zur Olympiade dann ausdrücklich auch die homosexuellen Sportler begrüßt und sagt, hier könnt ihr euch frei und sicher fühlen, aber bitte fasst unsere Kinder nicht an. Ne? Das hat er gesagt? Das hat er gesagt. Das hätte er lieber an die katholische Kirche dirigieren sollen, diese Botschaft. Da hat ja nun selbst die UNO die Geduld verloren. Ja, da gab es ja nun eine UNO-Erklärung, eine UNO-Kommission, ja, die sich mit der Päderastie und den sexuellen Verbrechen der katholischen Pfaffen beschäftigt hat und hat wirklich da nun zum ersten Mal wirklich auch mit harten Zahlen und Fakten interveniert und hat den Vatikan aufgerufen, diese Verbrecher endlich an die Justiz auszuliefern. Das wurde ja bis jetzt immer klein gekocht und diese Verbrecher wurden ja dann einfach von ihrem Posten weggetan und in ein anderes Land oder in eine andere Diözese abgeschoben, wo sie dann ungehindert weiter ihre kriminellen Praktiken ausführen konnten an Kindern, an Unschuldigen. Und dieses Schweinegesindel diktiert dann auch noch die öffentliche Moral. Es ist unglaublich. Nach diesem UNO-Bericht, also was ich bis jetzt mitgekriegt habe, hat der Papst selber überhaupt nichts dazu gesagt. Nur andere Leute aus seiner Umgebung haben also ihr Unwohlsein darüber ausgedrückt, dass die UNO sich da in Sachen einmischt, die sie eigentlich nichts angehen. Ja, religiöse Angelegenheiten. Ich habe eine Karikatur gesehen, da sieht man einen Pfaffen mit einem dicken Bauch, der holt gerade seinen Penis raus vor den Kindern und sagt, ich widme mich mal meinen religiösen Angelegenheiten. Böse Satire. Gerade eben gestern, glaube ich, oder vorgestern auch, haben sie hier in Katalonien wieder in Santa Coloma der Gramenet, einen Pfarrer verhaftet sogar erstmal, weil er sich vergriffen hat an drei Kindern von der gleichen Familie. Die sind jetzt 12, 13, 14, 15 Jahre alt, so in dem Dreh. Und wie er dann verhört wurde, hat er gesagt, ja, er hätte ihnen Sexualunterricht gegeben. Das sagen die einfach so. Das Problem ist also erkannt. Was nicht getan wird, ist gegen diese Verbrecher energisch und mit dem Gesetz, das für andere Menschen gilt, vorzugehen. Das an sich ist der größte Skandal. Und dass der Vatikan selber, der sich aufschwingt, der sich über die Frauen erhebt und sagt, eure Bäuche gehören uns, wir dürfen mit in eure Leiber regieren, wann ihr abtreiben dürft und wann nicht. Diese Krähen, die tun nichts, um die Verbrecher, das Verbrechen an Kindern ist ja wohl eines der schlimmsten Verbrechen, in ihren eigenen Institutionen und Reihen zu ahnden, zu verfolgen, zu bestrafen. Diese Legionarios de Cristo, das hast du vielleicht auch gehört bzw. gelesen, die haben wohl sich zu einer lahmen Entschuldigung irgendwie durchgerungen, anstatt sich aufzulösen, die Bilder von diesem Verbrecher zu verbrennen. Der Gründer dieser Legionarios de Cristo, das ist eine ultrarechte katholizistische Organisation mit sehr harten Taliban-fundamentalistisch-mäßigen Doktrinen. Die haben einfach mal gesagt, ja, das tut uns leid, das haben wir gar nicht gewusst, aber das ist ja alles vorbei. Der Chef von denen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der hieß, Marcel, ja. Also das war der Oberpäderast, ne, über Jahre, Jahre hinweg. Über andere Leute innerhalb von dieser Organisation gibt es auch Hinweise, denen natürlich nicht nachgegangen wurde. Und übrigens die Ana Botella, die Bürgermeisterin in Madrid, die wurde auch mal mit diesen Legionarios in Zusammenhang gebracht. Also mindestens hat sie die unterstützt oder hatte Sympathien oder so. Ja, und die haben also jetzt sich quasi entschuldigt. Das ist doch immerhin was. Ne? Sie haben sich wahrscheinlich so entschuldigt, weil es nicht mehr anders ging. Weil wahrscheinlich starten 100.000 Kameras auf sie und sie mussten ja irgendwas sagen. Also haben sie gesagt, ja, tut uns leid. Aber das sind Ausnahmeerscheinungen. Dabei ist bekannt, und das sagen auch viele Experten, das sagen Soziologen, Kriminologen, das sagen Sozialwissenschaftler, dass die katholische Kirche sozusagen ein Magnet ist für Päderasten. Das heißt, dass Leute mit dieser Neigung extra in die katholische Kirche bzw. in den Dienst der katholischen Kirche eintreten, weil bekannt ist, dass man da immun ist, straffrei ausgeht, dass man da Zugang hat zu Kindern und Jugendlichen und dann eben durch die Macht des Amtes, durch die Kraft der Soutane, durch diesen ganzen Brimborium, mit dem sie sich da umgeben, mit Weihrauchschwengel und Kruzifixen, können sie ungestört, zum großen Teil jedenfalls, und leider ihre Verbrechen verüben. Und das ist bekannt und da sollte man mal ausfegen, beziehungsweise man sollte einfach dieses fürchterliche Zölibat abschaffen und sollte normale Menschen in die Kirchen holen, die ein gesundes Sexualleben, ich traue mich das hier so einfach so zu sagen, aber ein gesundes Sexualleben pflegen dürfen und können. Und diesen Leuten sollte man dann die Kinder anvertrauen und nicht diesen fürchterlichen, verklemmten Kriminellen und ja, verbrecherischen Subjekten, die sich da einschleichen. Aber das heißt, pedir peras al olmo, das heißt, etwas Unmögliches fordern. Die katholische Kirche ist ja nun mal diese Struktur. Und wenn sie sich verändern würde, das heißt Zölibat abschaffen, dann würde sie sich selber wahrscheinlich auch sogar auflösen müssen. Das wäre eine Reform. Dazu brauchte man einen neuen Martin Luther innerhalb der katholischen Kirche. Und selbst dieser doch sympathisch wirkende Franziskus, der jetzt auch so eine Armenpolitik macht, selbst dem, glaube ich, kann man das überhaupt nicht zutrauen. So viel Macht hat er wahrscheinlich nicht innerhalb seiner eigenen Organisation, oder? Ich weiß es nicht. Man weiß ja nie nichts Genaues. Von denen. Ja, Samstag, 8. Februar 2014. Wir hatten schon gesagt, sehr milde heute wieder der Tag. Ich glaube, draußen sind so gefühlte 15, 16 Grad. Das heißt, mit dem Winter wird es garantiert nichts mehr hier. Bonner, wer weiß, die Eisheiligen stehen uns ja auch noch bevor und die kalte Sophie und so weiter. Aber gut, zu diesem Thema, die kalte Sophie, meine Großmutter hieß auch Sophie. War die und, kalt auch? Aber manchmal ist sie ganz schön wütend geworden. Aber gut, also die ist geboren im gleichen Jahr wie Mao Zedong, 1893. Mhm. Und die hatten es ja noch leicht, ne, unsere Großeltern. Bei so einem Wetter wie heute hier in Barcelona, da haben die gesagt, es ist Kaiserwetter. Ne, weil bei Kaisers Geburtstag im Sommer war normalerweise schönes Wetter und die Kinder hatten schulfrei. Na gut, aber was sagen wir heute, wenn bei so einem Wetter ist? Kaiser, da denken alle an Beckenbauer, dann Königswetter, der ist ja eher traurig als fröhlich in letzter Zeit. Ne? Prinzessinnenwetter könnte man heute sagen. Heute weil, muss sie ja vor Gericht erscheinen. Ja, die, stell dir vor, die arme Prinzessin, die steht jetzt seit einer Dreiviertelstunde vor dem Richter und wird verhört, und zwar als Beschuldigte, nicht etwa als Zeugin. Ja. Also der Richter da, der hat schon mal versucht, in Palma de Mallorca findet es statt, hat er schon mal versucht, vor ein paar Monaten sie anzuschuldigen, dann wurde das abgewehrt mit allen möglichen Tricks und jetzt gingen aber die Ermittlungen weiter und jetzt wird sie also verhört heute. Ja. Wir sollten den Hörerinnen und Hörern mal kurz erzählen, worum es überhaupt geht. Es geht um eine sogenannte Stiftung NOS, die der Duque de Palma gegründet hat, ihr Ehemann, ein Ex-Handballspieler vom FC Barça, Urdangarin. Der hat sie geheiratet, das ist der Schwiegersohn der Königsfamilie. Und dieser Bursche hat sich mit seinem Titel und mit seinen Beziehungen zum Königshaus, hat er sich eine Menge Geschäftsfreunde angelacht, die ihm dann Geld zugesteckt haben, das er an der Steuer vorbei auf Steuerparadiesen angelegt hat und hat einen riesen Reibach gemacht mit nichts, mit Luft und schönen Worten. Ja, wir sind gerade unterbrochen worden. Entschuldigung, wir haben hier ein kleines technisches Problem im Studio. Aber das brauchen wir gar nicht alles zu erzählen. Jedenfalls, diese Prinzessin, diese Infantin Christina, die hat da wohl fröhlich mitgemacht bei dieser Schwindelfirma, bei diesen Schwindel- und Scheingeschäften, die ihr Ehegespons überall eingeleitet hat. Und jetzt ist die Frage, woher hat sie das Geld? Das Geld ist nicht versteuert worden. Wo ist das Geld geparkt? Auf welchen Steuerparadiesen? Welche öffentlichen Gelder sind da in ihre Taschen geflossen? Und inwieweit ist sie damit verwickelt? Als Ehefrau hat sie natürlich auch alles Mögliche mit unterschrieben. Sie steckt also bis zum Hals mit drin in der Sache. Das Königshaus selber über seine mächtige Propagandamaschine hatte versucht, auch Richter zu beeinflussen und hatte versucht, die Prinzessin aus dieser ganzen Affäre rauszuhalten und die Schuld eben dem Schwiegersohn beziehungsweise den Partnern des Schwiegersohns zuzuschieben. Man hatte versucht, auch den Schwiegersohn reinzuwaschen. Das ging aber nicht. Der Dreck klebte ihm doch zu fest an Händen und Klamotten. Also dieser Druck von Seiten vom Königshaus gegen die Justiz, der hat stattgefunden und wird natürlich auch weiterhin stattfinden. Also der Gemahl, der Herr Gemahl von der Prinzessin, dieser Urdangarin, der hat also hauptsächlich zwei Firmen gegründet, Noos und Aison, und sie war eben auch Gesellschafterin. Und jetzt geht's also darum, ob sie gewusst hat, was da stattfindet, ob sie wusste, woher das Geld kommt, das sie laufend ausgegeben haben oder investiert haben. Das soll jetzt rausgefunden oder bewiesen werden. Und die Strategie der Verteidigung ist jetzt genau das, ne? War sie direkt impliziert oder hat sie das nicht gewusst? Und dann sagen die, also der Rechtsanwalt von ihr, so ein Vertreter der katalanischen Bourgeoisie, der hat also in einem Interview gesagt, ja, sie hat eben ihren Mann so geliebt und sie liebt ihn immer noch, dass sie nie annehmen konnte, dass da irgendwas Irreguläres passiert, und sie hat immer alle vertraut auf ihn und immer alles unterschrieben, treu und brav, was ihr vorgelegt wurde, also und soll ihr verkauft werden, das war die typische Hausfrau, die zuständig ist für Küche und Kinder und Kirche und so, das Heimchen am Herd. Und dabei ist es eine ausgebildete Politikwissenschaftlerin erstmal, hat jahrelang in La Caixa, in der größten Bank hier in Barcelona, gearbeitet, und die soll also von nichts gewusst haben. Also ich glaub's nicht. Niemand glaubt's. Die ist treu doof. Aber nur in Anführungsstrichen. Gut. Bis über beide Ohren hat sie's faustdick hinter den Ohren und steckt bis über beide Ohren mit drin. Und natürlich, weil vor dem Gesetz ja alle gleich sind, muss sie jetzt eben da auch ran, obwohl sie Prinzessin ist. Nur also so ganz gleich sind dann doch wieder nicht alle, weil jetzt gibt's schon im Verfahren selber Unterschiede. Normalerweise, wenn ein Zeuge verhört wird, wird es aufgenommen, und zwar auch gefilmt, diese, das ist das Normale heutzutage, ja. Aber bei ihr wird jetzt eine Ausnahme gemacht, bei ihr wird nur der Ton aufgenommen, aber sie wird nicht dabei gefilmt. Warum? Ja, diese Aufnahmen, die könnten ja dann irgendwie raussickern und weitergegeben werden, könnten dann plötzlich auf YouTube sein, und das soll also verhindert werden. Second, you're down in the dumps. wenn es dunkel wird, sagst du zu mir, das darf nie zu Ende sein. Und wenn es hell wird, sag ich zu dir, geh nicht, lass mich nicht allein. Denn wir sind doch eins. Nichts geschieht ein zweites Mal, das kann nicht sein. Alles ist nur einmal da, auch wenn es nicht so scheint. Und ich sag zu dem Moment, geh nicht vorbei, bleib noch. Du bist viel zu schön und darum liebe ich den Leben um da zu sein, Leben um wahr zu sein. Und darum lieben wir und wir nehmen alles mit, jeden Schmerz und alles mit der Welt. And this is life, man, it's changes. This is what you gotta go through throughout your whole lifetime. Jede Nacht der erste Tag vom Rest unseres Lebens an. Jeden Morgen springen wir direkt auf die Umlaufbahn. Wenn nicht heute, jetzt und hier, wann und wo denn dann? Keiner kann die Zukunft sehen, kennt den großen Plan. Und ich sag zu dem Moment, geh nicht vorbei, bleib noch. Du bist viel zu schön und darum lieben wir Leben da zu sein, Leben wahr zu sein. Und darum lieben wir und wir nehmen alles mit, jeden Schmerz und alles mit. Der Welt, du hast es gesehen, genau. Schmetterlinge, Schnee, Zonen voller Luft. Auch du hast so wie ich das Tal durchwandert. Und es gab keinen Weg zurück. Und darum lieben wir. Eine schöne Stimme hat sie ja, die Cassandra Steen. Ja, wir haben gerade von einer Prinzessin gesprochen. Nicht die auf der Erbse, sondern die auf den Millionen, auf den erschwindelten Millionen. Und heute Morgen habe ich in Radio Television etwas Interessantes gehört. Da hat jemand gesagt, die Tatsache, dass die Prinzessin vor Gericht erscheinen muss, beziehungsweise von dem Richter, zeigt doch die Stärke unserer spanischen Demokratie. Ja, ja. Das ist so auf dem spanischen Radio Nacional, so der Tenor im Moment. In dieses Horn blasen jetzt viele, die versuchen, da etwas Gutes rauszuziehen. Ich meine, da gibt's ja nicht nur, die, was wir gerade schon gesagt haben, den Druck von Seiten vom Königshaus auf die Justiz, sondern auch vom Justizminister gegen den Richter, von der Politik, von der ganzen Regierung und, was das Interessante ist, sogar vom Staatsanwalt. Also der Staatsanwalt, der eigentlich der Ankläger sein sollte, hat mit allen Mitteln versucht zu verhindern, dass die da heute hin muss und aussagen muss. Ja. Der Richter musste einen Schriftsatz aufsetzen von 220 Seiten, um die vorladen zu können. Ja? Also da sieht man, wie die unter Druck gesetzt werden, damit die eben dann wieder heil rauskommt. Oder eine andere kleine Geschichte, ja? Da wo die Zeugen dann reingehen an diesem Gerichtsgebäude in Palma de Mallorca, da muss man, weiß ich, so ungefähr 50 Meter zu Fuß hingehen. Ja? Das nennen die El Pasillo. El Pasillo, ja? Genau. Und das sollte jetzt also verhindert werden, ob sie nicht doch mit dem Auto dahin fahren kann, damit sie nicht so dem Publikum und den Publikumsbeschimpfungen ausgesetzt ist. Jetzt, wenn der Richter das bewilligt hätte, dann wäre natürlich klar gewesen, Bevorzugung und so. Und er hat sie jetzt also der Prinzessin selber freigestellt, ob sie da zu Fuß hingehen will oder per Auto dahin gebracht wird. Aber so läuft es ab. Naja, gut, wir wissen ja schon, es gibt eine Justiz für das Volk und es gibt eine Justiz für die Reichen. Und die Justiz für die Reichen ist immer anders als die für das Volk. Das ist bekannt, das ist klar, da wundern wir uns nicht drüber. Wir freuen uns natürlich, wenn ab und zu auch ein paar richtig gefangen verurteilt werden für ihre Verbrechen. Dann kann man nur sagen, ja gut, klasse, hat's auch die mal erwischt. Es gibt gleich eine Menge zu erzählen im Katastrophenblock. Da werden wir mal etwas über Sochi bringen, über die Einweihungsparty-Feier gestern. Aber ein Drama, das im Moment hier die Öffentlichkeit, zumindest die sensible Öffentlichkeit, wirklich erschüttert, ist das Flüchtlingsdrama in Ceuta. Es hört einfach nicht auf mit dem Massensterben an der Grenze zur Festung Europas. Die Zahl der Opfer beträgt mittlerweile 13 Menschen und es werden noch viele vermisst. Wir wissen noch nicht, wir werden uns gleich mal da näher mit beschäftigen, aber es ist einfach ein unglaubliches Elend, was da passiert. Ja, woran wir schon, muss man leider sagen, gewöhnt sind, ist, dass eben die Immigranten da übers Mittelmeer kommen und dann irgendwann mal ertrinken, ja. Und dann werden die Leichen angespült und gekenterte Fischkutter aufgetrieben. Das ist also der normale Alltag, aber diesmal ging es nicht übers Meer, sondern die wollten reinkommen über Marokko auf diese nach Ceuta, auf so eine Enklave, spanische auf marokkanischem Gebiet. Und es ist natürlich Riesenzaun da, so noch nicht so brutal wie zwischen Mexiko und USA, aber da kamen also, weiß ich wie viel, vielleicht 1000 Leute an von marokkanischer Seite und wollten da über den Zaun oder durch den Zaun. Dann wurden sie von beiden Seiten angegriffen, also sowohl von der marokkanischen Polizei zuerst, und je weiter sie dann herkamen an den Zaun und weiter hin zum Meer, weil dieser Zaun, der geht ins Meer rein, und dann auch wurden sie von der spanischen Polizei, von der Guardia Civil, angegriffen. Und die sagen jetzt natürlich, nein, sie hätten nur verhindert, dass die um diesen Zaun, der ins Meer reinragt, herumschwimmen wollten, um auf das Gebiet von Ceuta zu kommen. Und sie hätten die nur abgeschreckt. Ja, die sagen aber, die hätten sie auf sie geschossen. Einige sagen, scharf geschossen. Auch damit ihre Schlauchboote, die sie zum Teil hatten, zu versenken. Andere sagen, Gummigeschosse. Gummigeschosse und Rauchbomben ist wohl die offizielle Meldung. Ja. Zeugenaussagen bestätigen. Man muss sich das vorstellen, die und dann danach befragt, sagt dann der Polizeichef, ja, sie hätten nur in die Luft geschossen. Ja, also da würde ich jetzt gerne wissen, was das dann aus vom Polizeistandpunkt her für einen Sinn hat, mit Gummigeschossen in die Luft zu schießen. Ja, das glaubt ja kein Schwein. Ja, aber dadurch dann ist natürlich Panik entstanden unter diesen Leuten, die da rein wollten, und haben sich dann ins Meer gestürzt oder übereinander gelaufen, richtige Panik ausgebrochen, und also, ja, ich glaube im Moment sprechen sie von 13 Toten. Ne? Ja. Sieht nicht gut aus. Seltsamerweise hat diese Woche, oder seltsamerweise, es ist ein Zufall, eine spanische Krimiserie begonnen im spanischen Fernsehen, die heißt El Príncipe. El Príncipe ist ein Viertel in Ceuta und da spielt die Handlung. Da gibt es eine Polizeiwache, die in der Realität nicht existiert. El Príncipe hat keine Polizeiwache mit spanischen Polizisten, da traut sich kein Polizist rein. Diese Polizeiwache wird geführt unter dem Kommando von einem sehr zwielichtigen, man ahnt schon, relativ korruptem Bullen, gespielt von José Coronado, ein super Schauspieler. Und der spanische Geheimdienst schickt denen einen Agenten auf den Pelz, der gibt sich als Polizeiobermeister aus, der wird als Chef eingesetzt und soll der Sache auf den Grund gehen. Der verliebt sich natürlich direkt Hals über Kopf in ein hübsches Mädchen und dieses Mädchen ist Hululu, die Schwester des Faruk, des bösen Faruk. Der böse Faruk ist der Unterweltfürst, der in Príncipe den Drogenhandel und das Verbrechen leitet. Und das ist ungefähr das Gemisch und der Cocktail dieser Serie. Die spielt in Ceuta und da gibt es Szenen, die waren wirklich, finde ich, sehr gut gemacht. Da sieht man, die zwei Bullen fahren da mit ihrem Auto ins Viertel rein, parken auf einem Platz, wollen jemand festnehmen und dann kommt ein wilder Mob mit Knüppeln und versucht, die zu lynchen und denen gelingt es dann gerade noch Hals über Kopf zu fliehen. Und nachher meint Coronado zu seinem jüngeren Bullen, das ist schon das 18. Polizeiauto, das wir hier in diesem Viertel verloren haben. Nachher sieht man nur noch die rauchenden Trümmer von ihrem Polizeiauto. Das heißt, in dieser Enklave in Ceuta, da geht es natürlich selber knallhart ab. Die kontrollieren da so gut wie nichts. Und ich musste daran denken, als ich die Bilder sah in den Nachrichten und jetzt auch die Nachrichten lese, die Meldungen über die fürchterlichen Geschichten, die da an der Grenze zu Europa passieren, weil Ceuta, die Enklave, die spanische Enklave auf afrikanischem Boden, ist eben Teil des Bollwerks Europa. Niemandsland. Ein Programm nicht nur in deutscher Sprache. Kontrabanda FM 91,4. Gefühlte 11 Uhr, gefühlter Samstag, ungefühlter 8. Februar. Es könnte aber auch, würde ich sagen, der 12. September sein, oder? Dem Wetter nach zu urteilen, dem Klima nach. Es könnte der 12. September sein, es könnte der 8. April sein, es könnte auch ein Maitag in Berlin sein. Niemandsland, der Katastrophenblock. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Radio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist 22.53 Uhr Ortszeit, als Eiskunstlaufkönigin Irina Rodnina und Eishockeylegende Vladislav Tretjak das olympische Feuer entzünden. In diesem Moment war der viel zitierte Geist von Olympia im Fischstadion in Sotschi spürbar. 40.000 Zuschauer hatten zuvor eine bunte, knallige, aber nicht die erwartet bombastische Show gesehen. Es wurde viel getanzt und marschiert. Ich mochte wirklich alles. Es war die ganze Zeit sehr interessant und aufregend. Tolle Technologien. Ich glaube, der Geist und die harte Arbeit in den letzten Jahren haben sich ausgezahlt. Die Anlage ist sensationell. Ich wünsche jedem viel Glück und ich glaube, es werden fantastische Spiele. Ich mochte den Teil mit dem Ballett, wo sie alle getanzt haben. Das hat mich sehr berührt. Ich glaube, dieser Teil hat die russische Tradition und Mentalität sehr gut aufgezeigt. Es war wunderschön. Das Entzünden des olympischen Feuers und das ganze Licht waren sehr spektakulär. Wir haben schon einige Spiele besucht und diese Eröffnung war eine der besten. Sie haben einen tollen Job gemacht. Fast sympathisch machte den Abend eine Panne zu Beginn der Eröffnungsfeier. Statt der 5 olympischen Ringe leuchteten nur 4 am Himmel auf. Insgesamt werden wohl nur wenige Bilder in Erinnerung bleiben. Aber es war ein gelungener, würdiger Abend für die Athleten, die ab sofort im Mittelpunkt stehen. Die Katastrophen. Ceuta. Immer mehr Tote. Flüchtlingsdrama in Ceuta. Opferzahlen steigt auf mindestens 13. Die Zahl der am Donnerstag bei dem Versuch, die Grenze zwischen Marokko und der spanischen Kolonie Ceuta zu überwinden, getöteten Menschen ist bis zum gestrigen Freitag auf mindestens 13 gestiegen, das meldete der spanische Rundfunk RTVE. Und noch immer werden mehrere Personen vermisst. Inzwischen verdichten sich die Anzeichen dafür, dass die spanische Guardia Civil, wie wir auch vorhin gesagt haben, direkt mitverantwortlich für die Katastrophe ist. Zunächst hatten die Behörden behauptet, an der Abwehr der Flüchtlinge seien nur marokkanische Sicherheitskräfte beteiligt gewesen. Inzwischen musste die Regierung jedoch einräumen, dass die spanischen Beamten mit Gummigeschossen und Rauchbomben auf die Fliehenden gefeuert haben. Während Madrid darauf beharrt, dass die Polizisten nur zur Warnung in die Luft geschossen hätten, als sich die Menschen noch an Land befanden, veröffentlichte das Internetportal eldiario.es Aussagen von Überlebenden. So berichtete der aus Kamerun stammende Luis, Zitat, an diesem Morgen versuchten wir, 250 Personen, die im Gebirge in Grenznähe leben, den Übergang zu betreten und stießen dabei mit der Polizei zusammen. Sie haben uns nicht durchgelassen und daraufhin gab es einige Tumulte. Danach sind wir zum Strand gelaufen und rund 200 von uns sind ins Wasser gesprungen. Die Guardia Civil hat uns aufgehalten. Sie hat uns viel stärker attackiert als die marokkanische Polizei. Sie haben Gummigeschosse abgefeuert, die die Reifen zerstört haben, an denen sich einige von uns festhielten. Zudem haben sie Tränengas auf uns abgeschossen. Ein weiterer Flüchtling wies die Darstellung der spanischen Behörden zurück. Man habe so gewaltsam vorgehen müssen, weil sich die Menschen aggressiv verhalten hätten. Zitat, wir kamen mit leeren Händen, wir hatten keine Gegenstände dabei. Der Regierungschef von Ceuta, ein gewisser Herr Juan Vivas, wies diese Berichte im Rundfunksender Onda Cero zurück. Zwar seien Räumungsmittel eingesetzt worden, um die Ordnung wiederherzustellen, Euphemismen der Behörden, aber diese hätten sich in keinem Fall gegen die Immigranten gerichtet, um ihnen Schaden zuzufügen, sondern sie sollten die Unversehrtheit der Grenze sicherstellen. Einem Bericht der rechten, ultrarechten Tageszeitung ABC zufolge warten derzeit rund 1000 Menschen an der Grenze zu Ceuta auf marokkanischem Gebiet auf die Möglichkeit, in das Gebiet der Europäischen Union zu gelangen. Ihre Lage ist verzweifelt. Während die marokkanische Polizei immer wieder gegen die Camps der Flüchtlinge vorgeht und diese in die Wüste treibt, werden die von der EU finanzierten Grenzanlagen immer undurchdringlicher. Zudem hat die Guardia Civil als Reaktion auf die Ereignisse vom Donnerstag die Überwachung der Grenze weiter verschärft, um einen weiteren Überfall, so heißt das offiziell, zu verhindern, wie es im Behördenjargon lautet. Es fehlte auch nicht die Erfolgsmeldung, dass keiner der Immigranten sein Ziel erreicht hat, nach Ceuta zu kommen. Zahlreiche Organisationen und die Oppositionsparteien im spanischen Parlament haben darauf mit Empörung reagiert. So warfen die Flüchtlingsschutzkommission CEAR und die Kinderrechtsorganisation Prodein der spanischen Regierung schwere Menschenrechtsverletzungen vor. Während die sozialdemokratische PSOE verlangt, Innenminister Jorge Fernández Díaz solle sich vor dem Parlament rechtfertigen, forderte die Vereinigte Linke, Izquierda Unida, direkt dessen Rücktritt sowie eine internationale Untersuchung des Dramas durch die Vereinten Nationen. Es ist kein Zufall, dass diese Ereignisse mit der erneuten Massenankunft von Migranten in Lampedusa und an anderen europäischen Grenzen zusammenfallen. Afrika wird verwüstet durch die Ausplünderung seiner Bodenschätze, durch die ungerechten Handelsbeziehungen und durch Kriege und Interventionen, die in einigen Fällen von der Europäischen Union getragen werden. Angesichts dieser Realität beweist die Europäische Union ihren egoistischen und verlogenen Charakter. Während sie einen Diskurs des Respekts für die Menschenrechte führt, errichtet sie eine Festung Europa, die nur mit Repression auf die Migration an ihrer Grenze reagiert, heißt es in der Stellungnahme von Izquierda Unida. Ein Blick in die Presse im Internet. Junge Welt bringt einen Artikel. Opposition macht ernst. Linke und Grüne pochen auf ihre Minderheitenrechte im Bundestag. Nächste Woche wird über den NSA-Untersuchungsausschuss im Parlament abgestimmt. Eine Art von Befreiungsschlag will die Opposition am nächsten Donnerstag im Bundestag einleiten. Die Rechte der Minderheit im Parlament sollen gesetzlich verankert werden, obwohl Linke und Grüne zusammen nur etwa 20% Stimmenanteil haben. Seit die Große Koalition an der Macht ist, sind die beiden Parteien vom guten Willen der Regierungsbank abhängig. Nicht nur in Bezug auf die Zeit, die Oppositionspolitiker am Rednerpult verbringen dürfen, auch beispielsweise die Einsetzung und die Form der Mitwirkung in Untersuchungsausschüssen ist betroffen. Man fragt sich also, ist das noch Demokratie, wenn die Opposition eine 20% Opposition ist und die Regierungspartei praktisch alte Opposition und alte Regierung zusammengewürfelt hat. Wie weit ist die Demokratie durch so eine Konstellation eigentlich noch funktionsfähig bzw. beschädigt? So soll der geplante Untersuchungsausschuss zur Affäre um die Spionageaktivitäten von Geheimdiensten zum Belastungstest werden. Inwieweit die Regierung die Oppositionsrechte ernst nimmt? Das allgemein nur NSA-Ausschuss genannte Gremium wurde von Union und SPD zunächst abgelehnt. Vor einer Woche verabschiedete die Regierung dann einen eigenen Entwurf dazu, der aber der Opposition nicht weit genug geht. Wir sehen also, es ist nicht leicht, Opposition zu machen in Deutschland im Moment bei der Konstellation, die eine übermächtige Regierung, einen Block. Wir hatten ja früher immer schon behauptet hier im Niemandsland, dass in unseren modernen Demokratien es eine regimetragende Einheitspartei gibt, die einen rechten und einen etwas linkeren Flügel hat, beziehungsweise einen sehr rechten und einen liberalen Flügel. Das ist in den USA so, das ist in England so, das ist hier so. Die nennen sich dann SPD und CDU oder PSOE und PP oder Demokraten und Republikaner, aber es sind eigentlich dieselben Leute zum großen Teil, die nur Varianten derselben Politik machen. Wenn die dann in einem einzigen Block auftreten als Regierung, dann kann man nur den Kopf schütteln und kann ja sich auf einiges gefasst machen. Dann gibt es im Internet einen Bericht, ebenfalls auf der Seite der Jungen Welt, über die rissige Kanalisation in Berlin. Kaum sind die Wasserbetriebe der Hauptstadt rekommunalisiert, tauchen plötzlich Investitionslücken auf. Dazu schreibt Herr Ben Mendelssohn, nach über 14 Jahren Teilprivatisierung tauchen bei den Berliner Wasserbetrieben BWB immer mehr Altlasten auf. Aktuell machen ihnen tausende Löcher in den maroden Wasserrohren zu schürfen. Die vor rund 2 Monaten rekommunalisierten größten Wasserbetriebe Deutschlands müssen nun investieren, wo die privaten Konzerne zuvor darüber entscheiden konnten, wie und wie viel investiert wurde. Das sagte Wolfgang Rebel, der ist Pressesprecher der Bürgerinitiative Berliner Wassertisch Info. Am Freitag gegenüber der Tageszeitung Junge Welt. Der katastrophale Zustand der Abwasserrohre zeigt, dass den Gewinnen zuliebe dringende Investitionen unterblieben. Ja, privatisiert wurde und Geld wurde rausgezogen. Es wurde nichts investiert oder reinvestiert. Das ist bekannt. Wenn öffentliche Einrichtungen privatisiert werden, dann geht das einige Jahre gut. Die Gewinne werden privatisiert und verteilt und erst wenn dann alles repariert werden muss und kaputt ist, dann ja, verstaatlicht man wieder die Teile. Die öffentliche Hand ist dann wieder verpflichtet, die schadhaften Infrastrukturen zu reparieren und dann wartet man auf die nächste Privatisierungswelle. Oder man wartet nicht, wie jetzt seit 3 Tagen die Leute in Bosnien demonstrieren. Ne? Da ist es ja gerade so losgegangen, ne? Wo also die Situation in Bosnien ist ja so ähnlich wie hier. Arbeitslosenzahlen, verstärkte Armut, aber brutale, noch brutalere als hier, die monatliche Durchschnittseinkommen, Durchschnitt wohlgemerkt, ist 500 Euro und große Arbeitslosigkeit. Und jetzt sollen wieder Leute auf die Straße fliegen von Betrieben, die privatisiert wurden vor ein paar Jahren. Und die jetzt aber vorm Bankrott stehen, und jetzt wollen sie, weiß der Teufel, wie viele Leute entlassen. In Tuzla hat es angefangen vor 3 Tagen, und dann ging die Revolte los. Überall im ganzen Land hat sich ausgebreitet wie ein Flächenbrand. Und in Sarajevo waren 6000 Demonstranten, die sind ins Regierungsgebäude rein, haben es angezündet, Verletzte noch und nöcher. Und wie ist die Reaktion der Regierung? Normal, Polizei, ja, und Verletzte auf beiden Seiten, die Polizei auch mit Riesenbrutalität losgegangen. Die Forderung der Demonstranten ist jetzt, die Regierung soll zurücktreten, und die haben ja da in Bosnien Herzegowina so einen speziellen Fall wegen diesen ethnischen Minder- oder Mehrheiten. Und die haben so in der Regierung so eine Art Triumvirat, die wechseln sich also immer ab, ein Serbe, ein Muslim, und die müssen, und dann Kroate ist jetzt im Moment dran. Und wenn sowas hier passiert, da kennen wir ja die Reaktion der Regierung. Ne? Was würde zum Beispiel Rajoy sagen in so einem Fall? Ja, Krawallmacher, Raudis, von Linken und Anarchisten aufgestachelt, oder von ETA und so. Ne? Auswärtige, Ausländer haben da mitgemacht. Ne? Und jetzt, das Interessante finde ich, dieser Kroate, der da gerade an der Regierung sitzt, der sagt, die Ursache der Proteste sind Probleme, die sich über Jahre hinweg angesammelt haben. Die Schuld haben wir, die Politiker. Wir haben immer nur untätig zugesehen. Die Bevölkerung protestiert jetzt, weil das Elend und das Unrecht sie eben jahrelang unterdrückt haben. Also er ist dafür, die Proteste nicht mit Gewalt niederzuschlagen. Wenn wir am ersten Tag gesprächsbereit gewesen wären, dann wäre es nicht so weit gekommen. Ist doch auch mal eine lustige Reaktion. Ja, da lacht einem das Herz, solche Töne zu hören von einem Politiker. Das ist wirklich nicht der allgemeine Tenor. Das ist nicht oft. Eine andere Sache, die wir hier auch leider in den Nachrichten bringen müssen, ist die brutale Schlägerei der spanischen Polizei auf Demonstranten am vergangenen Wochenende. In dem darauffolgenden Konzil versprachen die Kardinäle, die Finanzpolitik des Heiligen Stuhls transparenter zu machen und gläserne Opferstöcke einzuführen. Eine Hörerin hat uns gratuliert zu dieser tollen Sendung. Vielen Dank. Nudia. Am vergangenen Sonntag ist im spanischen Valladolid eine Demonstration für Arbeitsplätze gegen Kürzungen und die Institutionalisierung der Armut eskaliert. Anlass für die Kundgebung war die zeitgleich stattfindende Regionalkonferenz der spanischen regierenden Volkspartei PP. Einige von deren Spitzenpolitikern hatten gerade im Restaurant La Parrilla de San Lorenzo zu Mittag gespeist, als der Demonstrantenzug die davor liegende Straße passierte. Offenbar wurden die Speisenden dabei von einigen der Protestierenden gesehen, die sich daraufhin an der Tür der Gaststätte versammelten, Transparente hochhielten und Losungen gegen die Politik des Kabinetts von Ministerpräsident Mariano Rajoy riefen. Sofort eilten rund ein Dutzend Polizisten der schnellen Eingreiftruppe UIP an den Ort des Geschehens und begannen, die Demonstranten zurückzudrängen. Sie wurden beschimpft. Rebellischer Zwerg, Revolutionärer, Hijo de Puta, Hurensohn, ich bring dich um, wurde der 61-jährige Juan Hernandez von den Beamten beschimpft. Auf einem Video, das ein Augenzeuge aufgenommen hatte, ist zu sehen, wie die Polizisten auf die Demonstranten einprügeln, um die Versammlung aufzulösen. Drei Menschen wurden vorläufig festgenommen und sollen wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angeklagt werden. Nach der jüngsten Verschärfung des Demonstrationsrechts, die in Spanien nur Maulkorbgesetz genannt wird, drohen ihnen nun eine Geldbuße von, Achtung, meine Damen und Herren, halten Sie sich fest, 600.000 Euro oder eine Gefängnisstrafe von einem Jahr und mehr. Noch schlimmer. Der brutale Polizeieinsatz forderte 8 verletzte Demonstranten, die ärztlich behandelt werden mussten. Eine von ihnen, die 56-jährige Encarni, liegt im Krankenhaus. Ihr Zustand wird als kritisch beschrieben. Offenbar hatte sie einen Schlaganfall erlitten, der durch eine von den Schlägen verursachte Blutung im Gehirn ausgelöst worden war. Wie die Tageszeitung Diagonal unter Berufung auf Krankenhaussprecher mitteilte, leidet die Aktivistin aktuell unter einer einseitigen Lähmung sowie Sprachstörungen, die von den Ärzten auf einen Schlag ins Genick zurückgeführt werden. Die örtliche Tageszeitung El Norte de Castilla berichtet zudem, dass die Polizei das Stockwerk des Krankenhauses, in dem Encarni behandelt wird, besetzt habe. Mehrere Ärzte sollen vom Innenministerium unter Druck gesetzt worden sein, keine Informationen über den Gesundheitszustand der Patientin herauszugeben. Mach das Massenmedium. Eine Meldung wie aus normalen Diktaturen. Die gleiche Meldung könnte aus Libyen kommen, aus Ägypten, aus Saudi-Arabien, aus Katar, aus Afghanistan, aus Irak. Dieselbe Meldung würdig einer Diktatur, eines Polizeistaats. Parteitag der Grünen in Dresden. Die Delegierten beraten über das Programm zur Europawahl. Am Nachmittag werden die Spitzenkandidatinnen für den Urnengang am 25. Mai gekürt. In einer Kampfabstimmung tritt die Fraktionschefin im Europaparlament Harms gegen die EU-Abgeordnete Keller an. Generalbundesanwalt erwägt förmliches Ermittlungsverfahren in NSA-Ausspähaffäre. Ein Sprecher sagte, eine Entscheidung werde derzeit vorbereitet. Die Frankfurter Rundschau berichtet, Generalbundesanwalt Range wolle ein solches Verfahren in den kommenden Tagen einleiten. Bundesjustizminister Maas will bessere Definitionen von Mord und Totschlag. Er sagte der Süddeutschen Zeitung, die derzeitige Formulierung aus der Zeit des Nationalsozialismus beschreibe einen Menschentypus mit moralisch aufgeladenen Gesinnungsmerkmalen wie niedrige Beweggründe oder Heimtücke. Damit sei die Definition täterbezogen. Das entspreche aber nicht der Systematik des Strafgesetzbuches, das ansonsten von tatbezogenen Delikten ausgehe. Hilfe für Zivilisten in Homs. Nach Monaten der Belagerung sollen heute erstmals Hilfsgüter in der syrischen Stadt eintreffen. Gestern konnten etwa 80 Frauen, Kinder und ältere Menschen die umkämpfte Stadt verlassen. Seit 2 Jahren wird der Ort von Regierungstruppen belagert und beschossen. Heftiger Schneefall in Japan. In der Region um Tokio waren zeitweise mehr als 3000 Haushalte ohne Strom. 2 Menschen starben bei einem Verkehrsunfall, viele wurden verletzt. Mehr als 600 Flüge wurden gestrichen, auch der Bahnverkehr musste teilweise eingestellt werden. Das Wetter. Im Osten und Südosten scheint zunächst häufig die Sonne. Im Westen und Nordwesten gibt es dichte Wolken und Regen, Höchsttemperaturen 4 bis 13 Grad. Ja, auch in Deutschland ein schmuddeliger Winter, wir haben es gerade gehört. Höchsttemperaturen 4 bis 13 Grad für einen Februarmonat, das ist nichts, das ist lächerlich. Mach das Massenmedium. Schauen wir auf den Spiegel, womit der heute ins Internet kommt. Seehofer will Kernpunkte der Energiewende neu verhandeln. Naja, da sind sie immer ordentlich mit beschäftigt. Hoppla, jetzt hat der Spiegel mir seine Seite eingeschwärzt. Ich muss sie nochmal gerade holen. Moment. Ja, also wie gesagt, Energiewende soll neu verhandelt werden. Horst Seehofers Zickzackkurs bei der Energiewende wird scharf kritisiert, doch der Ministerpräsident bleibt stur. Geschwätz sei das und wir Bayern brauchen keine Belehrung von irgendjemandem. Entscheidende Teile der Reform müssen neu verhandelt werden und so weiter. Deutsche Bank prüft Vergleich mit Kircherben. Die Deutsche Bank sucht im jahrelangen Kirchstreit einen Ausweg und prüft nach Spiegelinformationen einen Vergleich. Dieser könnte eine Anklage wegen Prozessbetrugs gegen Co-Chef Fitchen verhindern. Aber es dürfte teuer werden. Obama und Putin, wir US-Politiker neigen dazu, manchmal zu lächeln. Barack Obama und Wladimir Putin gelten als mächtigste Männer der Welt und können einander nicht ausstehen, heißt es. Ein Missverständnis erklärt jetzt der US-Präsident, entstanden sei es, weil der Russe eben immer auf harten Kerl macht. Ich habe eine witzige Nachricht gelesen, dass man den Russen Kurse angeboten hat, zu lächeln. In Russland ist es nicht üblich, fremde Leute in einer Bäckerei oder auf der Straße oder im Geschäft anzulächeln. Das empfinden die Russen als lächerlich. Lächeln ist lächerlich. Warum soll man die Leute anlächeln? Die gucken also völlig cool geradeaus, ohne zu lächeln. Das ist in der amerikanischen McDonald's-Gesellschaft natürlich eine Sünde. Man muss lächeln. Man kommt in ein Restaurant, man wird angelächelt und die Leute sagen, have a nice day, und man wird angelächelt. Man hat also Lächelkurse den Russen aufgedrängt, damit sie die fremden Gäste auch ordentlich belächeln, die jetzt durch Russland und Sotschi eilen, und damit die auch schön ordentlich kaufen, weil wenn die in einen Souvenirladen gehen und da wird man einfach nur angeguckt, ohne zu lächeln, dann wird die Kauffreude wohl auch gedämpft bei den Westlern, oder? Werner, würdest du was kaufen, ja, bei jemandem, der dich nicht anlächelt? Wenn ich es brauche, ja, wenn ich es nicht brauche, kaufe ich es sowieso nicht. Egal, ob sie lächeln oder ernst reinblicken. Aber woher kommt das, wenn das stimmt, dass die russische Bevölkerung nicht so gerne lächelt? Wahrscheinlich wurde ihnen das ausgetrieben. Vom Zar schon. Genau, da hat es angefangen. Von den Zaren. Dann ging es weiter mit Stalin und heute Putin. Und Jelzin war auch noch dazwischen, und das Jelzin-Regime. Ist es natürlich auch doch immer ein bisschen kälter als in anderen Gegenden. Also das halt, da lächelt man dann halt auch nicht so gerne. Gut, bleiben wir noch einen Moment bei Olympia. Beim Slopestyler ist die erste Goldmedaille geholt worden. So, halten wir uns fest. Neue olympische Disziplin von der Ausrüstungsindustrie ins Olympische Komitee gebracht. Da gibt es also die erste Goldmedaille beim Slopestyler. Gold. Slopestyler. Weißt du, was das überhaupt ist? Slopestyler? Nee. Interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Der US-Amerikaner Sage Kotzenburg ist kein sehr appetitlicher Name, wahrscheinlich deutschstämmiger. Kotzenburg ist der erste Olympiasieger von Sotschi. Der Snowboarder gewann den Slopestyle-Wettbewerb vor einem Norweger und einem Kanadier. Die Athleten zeigen spektakuläre Sprünge und Tricks. Man sieht also, das sind diese fliegenden Männer auf ihren Schneebrettern. Die fahren da so eine Art Schanzen hoch und wirbeln dann ordentlich durch die Luft. Slopestyler. Steht da was drin, ob er gekotzt hat? Ja, Kotzenberg hat nicht gekotzt. Das ist auch die letzte Meldung. Ja, dann gibt's allerlei Anekdoten jetzt rund um Olympia. Die interessieren uns jetzt weniger, die brauchen wir nicht auszubreiten. Aber eine Top-Meldung. Gladbachs Offensivblues ist leider schief gegangen. Gladbach hat verloren gegen Leverkusen. 0-1 zu Hause. Das ist natürlich eine schlechte Nachricht für alle Fans der Fohlenelf. Naja, Fohlen sind die ja nicht mehr. Dann gibt's diese Fuck-Geschichte von dieser fürchterlichen Victoria Nuland, die telefonierte ohne Stimmverschlüsselung. Das gibt's, und das ist offenbar normal im US-Außenministerium. Jetzt wundert sich die Abhör- und Geheimdienstgroßmacht USA über die bescheidenen Sicherheitsstandards der eigenen Diplomaten und Staatsdiener. Das heißt, wenn die Klartext reden, dann sagen die natürlich Arschlöcher und das sind verfickte Vollidioten, so sprechen die am Telefon. Wenn die dann selber mal abgehört werden, dann sind sie natürlich sehr empört. Ja, also der Spruch, den die da gesagt hat, offenbar, war Fuck die Europäische Union. Ja, und das ist natürlich nicht schön. Und wie hat dann die Bundesregierung reagiert? Genau so wie damals Also das ist, wie hat sie sich ausgedrückt, unerhört hört oder unzulässig, so was zu sagen. Genauso wie die Merkel, wie sie damals gesagt hat, wo ihr Mobiltelefon abgehört wurde, das ist auch unzulässig. Jetzt hat sie gesagt, dass es unzulässig ist. Und damit hat sich die Sache, also mehr wird da nicht passieren. Und, interessiert nichts. Interessant zu wissen, wie die so reden, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Und weil auch, wie jetzt die US-Behörden reagiert haben, woher kommt diese Information? Das ist das Hauptproblem, nicht? Was da hat uns jemand bespitzelt. Und zwar die Russen. Und damit ist der Beweis geliefert, dass die Russen auch abhören, nicht nur wir. Nicht nur wir. So. Wahnsinn. Ja, unglaublich. Das sind die Heuchler vor dem Herrn. Die Abhörer der Welt plötzlich selbst abgehört. Das scheint die Amerikaner zu irritieren. Allen Angestellten des Außenministeriums ist Datenverschlüsselung verfügbar. Das sagt die Betroffene und verrät dann aus Versehen gleich den Hersteller besagter Diensthandys. Alle BlackBerry-Geräte im Besitz des State Departments haben Datenverschlüsselung. Dann fügt sie einen kleinen, aber umso wichtigeren Satz hinzu. Sie haben allerdings keine Stimmverschlüsselung. Die Reporter können es kaum glauben. Gilt das auch für US-Außenminister John Kerry? Ja, so sieht's aus. Wenn man den Dieb beklaut, dann ist er sehr empört. Wenn man den Betrüger betrügt, dann ist er wirklich tödlich beleidigt. Und wenn man die Verbrecher selber bestiehlt, dann empören sie sich wie sonst niemand. Weil sie eben selber wissen, wie beschissen das ist. Meine Damen und Herren, Niemandsland 91.4 FM, es ist Samstag und wir sind hier im Studio 1 von Contrabanda und versuchen Ihnen auch heute einen interessanten Überblick über alles, was so geschieht, zu vermitteln im Moment. Und natürlich auch zu allem unseren Senf dazu zu geben. Wir wollen natürlich auch belehren, erheitern, indoktrinieren, aber vielleicht auch ein bisschen belustigen und entspannen. Also heute, Samstag, der wievielte? Der 8. Der 8., ja. Gestern war dann Freitag, der 7. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Bevor du heute hierher gekommen bist, hast du gefrühstückt? Richtig. Und gestern auch? Ja, warum? Ah, das hättest du nicht tun sollen. Moment, jetzt hast du mir... ja, sag, sprich. Weil gestern war der internationale... Tag gegen das Frühstück, oder was? Der internationale Tag des freiwilligen Fastens. Ah. Also das geht so, das sollen die Leute... Wer hat den ausgerufen? Du, Werner? Nee, heute gibt's auch internationalen Tag für alles und jedes. Eben. Arbeit am 1. Mai, der Frau am 8. März, der internationale Tag der Liebe, St. Valentin, des Kindes und so weiter. Und so gibt's jetzt auch den internationalen Tag des freiwilligen Fastens und das Geld, das du dann sparst, wenn du da einen Tag lang nicht isst, das kannst du dann überweisen an Manus Unidas, damit die besser kämpfen können gegen den Hunger in der Welt. Aha. Ich meine, das ist ja ganz schön, ja. Und was könnten wir noch für internationale Tage? Der Banken zum Beispiel, ne? Obwohl, das hat ja keinen Sinn. Für die ist ja jeder Tag... international. An den Börsen der Welt. Jetzt einer der größten Banken hier in Spanien, BBVA, der große Chef, hat sich jetzt gerade wieder ein bisschen das Gehalt erhöht. Also er bekommt jetzt im Jahr 2013 5,17 Millionen Euro. Mhm. Das ist doch ein ordentliches Gehalt, ne? Sein zweiter in der gleichen Bank, bei dem sind es nur 2,7 Millionen Euro. Aber prozentual hat es mehr gekriegt als der ganz große Fürst da. Ja. Also die internationalen Banken, die haben ja ihren Tag, jeden Tag. Ne? Jetzt hier in Spanien, diese Bank, BBVA, Santander, La Caixa und so weiter, die Gewinne dieser Großbanken hier in Spanien haben sich im letzten Jahr vervierfacht. Ne? Also, so, wenn das so weitergeht, dann bekommt der internationale Tag des freiwilligen Fastens, hat dann überhaupt keinen Sinn mehr. Dann ist es nicht mehr freiwillig, das Fasten, sondern dann ist der internationale Tag des Hungers dann nicht nur ein Tag im Jahr, sondern jeden Tag, genauso wie die Banken jeden Tag ihren Tag haben. Kino. Wir könnten schon anfangen. Es gibt einen Film, der auf der Berlinale jetzt gezeigt wird, ich glaube außer Konkurrenz, der heißt Monuments Men. Hören wir erstmal den Trailer und dann sprechen wir einmal kurz, worum es da geht. Hast du Hunger? Lädst du mich ein? Das macht Onkel Sam. Mr. President, wir sind in diesem Krieg an einem Punkt angelangt, an dem wir einige der größten historischen Errungenschaften der Menschheit verlieren könnten. Die Nazis stehlen Kunstwerke in Warschau, Amsterdam und Paris. Ich soll mir ein Team suchen, in Sicherheit bringen, was noch da ist und den Rest wiederfinden. Monuments, man. Kommt von Roosevelt. Wie viele Männer? Momentan 6. Grundgültiger. Ja, mit dir sind 7. Bist du nicht ein bisschen alt dafür? Ja. Ihr wurdet ausgewählt, weil wir euer Fachwissen und eure Fähigkeiten brauchen. Willkommen im Krieg, Sarge. Ist das zu fassen? Ausbildung in England. Ausbildung. Oh Mann. Ja, Starbesetzung. Man sieht also wirklich bekannte Gesichter. George Clooney ist dabei. Monuments Men ist ein Film über die guten Amerikaner und über die gute Zeit. 11 Tage vor der Landung seiner Truppen in der Normandie hatte General Dwight D. Eisenhower, der Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte, folgenden Befehl erlassen. Zitat: In Kürze werden wir auf dem europäischen Kontinent vorrücken in unserem Kampf, der dem Schutz unserer Zivilisation dient. Unvermeidlicherweise werden wir auf unserem Vormarsch auch auf historische Monumente und Kulturgüter stoßen, die gegenüber der Welt all das symbolisieren, was wir zu bewahren suchen. Es ist die Pflicht jedes Truppenkommandanten, diese Symbole zu respektieren und möglichst zu schützen. Während des Vormarschs in Frankreich wurde die Mission der Monuments Men erweitert. Spuren und Indizien verdichteten sich, dass die Deutschen Kunst in großen Mengen entwendet, beschlagnahmt und abtransportiert hatten. Wohin? Davon hatten die Alliierten keine Ahnung. Aber die Monuments Men, anfangs eine Truppe von nur 8 Amerikanern und 7 Briten, sollten es herausfinden. Am Ende waren ihre Entdeckungen dafür verantwortlich, dass über 5 Millionen Kulturgüter, viele von den Nazis gestohlen, nach dem Krieg an die ursprünglichen Besitzer zurückgegeben werden konnten. Das klingt natürlich klasse, eine der tollen Stories, die man braucht, um sich gut zu fühlen. George Clooney hat die Geschichte dieser kleinen Truppe verfilmt. Monuments Men, ungewöhnliche Helden, heißt sein Film und er wird einer der Höhepunkte der diesjährigen Berlinale sein. Ausgerechnet in der ehemaligen Hauptstadt des Bösen wird nun ein Film seine Weltpremiere haben, in dem der gerechte Krieg der Alliierten noch einmal gefeiert wird. Diesmal jedoch ohne Schlachtengeballer und Bäche von Blut, sondern auf eine lakonische, fast andächtige Art. Das sagt der Spiegel. Die Mission der Monuments Men, so scheint es, adressiert Clooney weniger an die vom Nazitum wohl zum größten Teil geläuterten Deutschen. Sein Film wirkt eher wie eine nostalgische Ansichtskarte an das Amerika von heute. Ein Land, das sich in den vergangenen Jahrzehnten eher durch schmutzige Kriege, Folter, Vietnam, Irak hervorgetan hat. Im Gegensatz zu Napalm, Drohnen, Massaker an Zivilisten und Folter sind die Monuments Men ein Denkmal des Anstands. Ein Trupp von Kunstliebhabern, die glaubten, die Kultur schätzen zu müssen, weil diese Stein- oder Bild gewordene Sternstunden der Menschheit die Geschichte und das Selbstverständnis eines Volkes, eines Landes und der Zivilisation an sich ist. Ich komme gleich. Unser Auftrag lautet Auffinden und Sichern von über 5 Millionen gestohlenen Kunstgegenständen. Das Modell seines geplanten Führermuseums. Es wäre eines der größten der Welt. Dafür braucht man viele Kunstwerke. Darum hat Hitler Paris nicht bombardiert. Ja, aber London. Ja, ich weiß. Lieutenant, Sie haben weder die Ausrüstung noch genügend Leute dafür. Ja, lief doch gut. Die Nazis sind auf der Flucht, aber sie nehmen alles mit. Wir müssen also so nah an die Front wie nur möglich. Mich interessiert, was Sie dort gesehen haben. Tausende Kunstwerke. Sie haben alles fotografiert und dann zu Hitler gebracht. Wir müssen der dritten Armee zuvorkommen und rüber nach Deutschland. Wie kann ich helfen, unsere gestohlene Kunst zu stehlen? Man kann Menschen einer ganzen Generation auslöschen, ihre Häuser niederbrennen, aber sie werden immer einen Weg zurückfinden. Vernichtet man jedoch ihre Geschichte, ihre Errungenschaften, ist es, als hätten sie nie existiert. Das will Hitler erreichen. Und genau dagegen kämpfen wir. George Clooney, Matt Damon, Bill Murray, John Goodman, Kate Blanchett, die wunderschöne. Der steht, wenn er stirbt oder Deutschland fällt, soll alles zerstört werden. Monuments Men. Auf eine Landmine getreten. Warum machst du sowas? Was gibt's denn? Unser Lieutenant hier steht auf einer Landmine. Warum machst du sowas? Ihr verbringt einfach zu viel Zeit miteinander. Ja, Matt Damon steht auf einer Landmine und wenn er den Fuß hochhebt, dann geht die natürlich hoch. Was soll man da machen, wenn man auf einer Landmine steht? Klingt interessant in deinen Ohren? Oh, das mit der Landmine mindestens. Ich habe mir das noch nicht so konkret vorgestellt, mache ich auch nicht. Ich überlege mir das dann, wenn ich mal drauf drehe. Ich habe nach dem Film gefragt. Ach so. Ja, oh, Thema. Weiß nicht. Also, Kunstraub der Nazis. Ja, gut, so ein bisschen weiß ich da schon drüber, aber also ich glaube, ich gucke mir den nicht an, weil sie diese Hollywood-Großproduktionen, die machen mich normalerweise nicht so an. Ja, was vielleicht interessant ist, zu zu schauen, warum so ein Film gerade jetzt kommt, in einer Zeit, wo die Amerikaner wieder überall vertreten sind mit unheimlich viel Militär, auch viele Kriege geführt haben, schmutzige Kriege. Es ist ja auch bekannt, dass als der Irak überfallen wurde von Bush, dass da unglaubliche Kunstschätze aus Babylon, aus dem Zwei-Strom-Land, aus Bagdad, aus den Museen abgeschleppt wurde, die sie später in New Yorker Galerien wiederfanden. Jahrtausende alte Schmuckstücke und Funde, die wirklich gehegt und gepflegt wurden, die waren auf einmal weg und wurden dann an reiche Amerikaner verhökert. Vielleicht sollte man darüber auch mal einen Film drehen. Ja, ja, vielleicht ist da auch die Parallele zu damals. Ne? Also die können natürlich schon sagen, wir wollten hier diese Kunstwerke retten für die Menschheit und so. Aber vielleicht gab es da auch ganz andere Interessen. Hallo. Da wurde natürlich auch einiges dann in bestimmte Kanäle geschleust. Die Amerikaner blicken gerne auf den Zweiten Weltkrieg, immer wenn sie in einer Krise sind, weil da waren sie die Guten und da konnte man ihnen wirklich nicht am Zeug flicken. Da haben sie nur in ihren Augen und in den Augen der Sieger natürlich nur Gutes getan. Daraus einen Film zu machen, sollte man natürlich auch vielleicht anerkennen. George Clooney ist ja kein Dummkopf oder kein Hurra-Patriot. Clooney ist ja auch ein sehr kritischer Mensch. Insofern wäre das für mich vielleicht ein Grund, mir diesen Film doch anzusehen, eben weil Clooney dabei ist und den produziert. Und natürlich auch die Kate Blanchett zu schauen. Sind natürlich tolle Schauspieler, aber ich erwarte da auch nicht viel von. Das wird ordentlich Krach sein. Da hat man ja schon gehört, im Trailer ist einiges in die Luft gejagt worden. Kravum. Interessant ist dann auch immer, wie die Nazis dargestellt werden. Als Karikaturen oder vielleicht doch als Menschen in einem Krieg, die genauso drin sind in dieser idiotischen Mordmaschine. Natürlich dann immer noch mit dem erschwerten Umstand, dass ihre Gehirne durch die Nazi-Propaganda gewaschen sind und die dann noch doppelt bösartig auftreten, zum großen Teil jedenfalls. Die Stadt ist leer gefegt, die Lichter sind aus. Du machst dich auf den Weg, denn alle stehen vor unserem Haus. Es ist Seeds Haus, die Tür geht auf, du kämpfst dich durch grünen Rauch. Hier bekommt ihr, was ihr braucht, Liebe und Bass im Bauch. Ihr seid alle VIP, denn ihr seid hier bei Seed. Tanz alle, die niemals schließt, kommt, knallt, Kieler fließt. Greenpeace, du bist breit, sie ist süß und heiß, hier der Laden fliegt, ihr seid hier im Paradies. Berlinale läuft. Wir hatten letzte Woche einen kleinen Überblick vermittelt. Ich würde sagen, wir hören mal ins Berlinale-Studio rein. Mal gucken, was da gelaufen ist. Moment. Berlinale-Studio. Das ist die Sendung von gestern Abend. Da haben wir Herrn Max Mohr. Der wird uns einen kleinen Überblick vermitteln. Mal hören? Ja. Glanzvollen Eröffnung dieses internationalen Filmfestivals, die allenthalben beseelte und befriedigende Gesichter produzierte, weil alles gestimmt hat. Die Stars sind pünktlich eingetroffen auf dem roten Teppich. Der Eröffnungsfilm wurde mehrheitlich positiv ausgenommen. Das Buffet war reichlich, so dass sich das typische Berlinale Kribbeln wunderbar bereit machen konnte. Und sogar die Wettergötter waren gnädig. Die gefürchteten Februartemperaturen auf dem roten Teppich waren diesmal, ich will mal so ausdrücken, sie waren artgerecht. Nach dieser gelungenen Eröffnung also stellte sich heute Abend der erste der vier deutschen Wettbewerbsbeiträge dem Publikum. Jack, die Geschichte eines 10-jährigen Jungen, der mit seinem kleinen Bruder im Schlepptau durch Berlin jetzt auf der Suche nach seiner Mama. Ein Blick aus Kindersicht, den ich besonders faszinierend finde, auf die Welt der Erwachsenen in dieser anonymen, nur oberflächlich gleißenden Großstadt. Der darstellende Titel vor ist in der Tat ein Glücksfall. Der 11 Jahre junge Berliner Ivo Pitzka. Kaum ist er aus dem Teddy-Alter raus und schon könnte Ivo Pietzke ein silberner Bär winken, als einem der jüngsten Hauptdarsteller im Wettbewerb der Berlinale mit seiner ersten Rolle. Herzzerreißend spielt er Jack, der auf der Suche nach seiner Mutter durch Berlin irrt. Mama! Hey, Jack! Na, hey, Manuel, das ist ja cool. Wie geht's euch? Gut. Die Schulter? Ja, mir geht's auch gut. Wo ist Mama? Wo ist Mama? Was? Wo ist Mama? Keine Ahnung, die ist doch heute gar nicht dran. Der hat zu keinem Punkt mir das Gespür gegeben, Junge, ich weiß, wie das läuft, ich spiele dir das jetzt. Ja, sondern der kann das, der holt das aus sich raus, sein wahnsinniges Talent. Jack, es geht nicht anders, ich kann Sandra nicht erreichen. Lass mich. Ich bin nicht euer Vater, Jack, ich kann mich nicht um euch kümmern, ich habe keine Zeit. Ich gehe jetzt mit Manuel nach Hause. Na, da ist keiner, Jack. Doch. Nein, da ist keiner. Doch. Wie ein Profi bringt Ivo Pietzka diese innere Zerrissenheit, die Enttäuschung und Hoffnung rüber, obwohl ihm die Welt, in der Jack lebt, fremd ist. Ich denke, dass jeder schon mal in einer Situation war, wo er auf etwas gehofft hat und dann enttäuscht wurde oder in dem er auf seine Mutter gewartet hat im Kindergarten und dann der Letzte war, der abgeholt wurde, meinetwegen. Ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt. Jetzt pass mal auf. Eure Mutter, die hat euch hängen lassen. Die ist doch schon seit Tagen weg. Kapiert es doch endlich mal, Jack. Du lügst. Warum willst du sie schützen, hä? Weil du lügst. Was ist denn mit Mama? Was mich wirklich interessiert hat, war die Kraft von Kindern. Also was die uns beibringen können, wie kräftig und stark die sind. Kinder lieben ihre Eltern und egal wie schlecht die Eltern sich kümmern, sie werden sie immer verteidigen und die Eltern werden immer die Größten sein. Bis sie irgendwann aufwachsen und realisieren, dass die Eltern vielleicht nicht die Größten sind. Edward Berger hat einen Film fern von Klischees gedreht. Die Mutter ist zugleich liebevoll und doch verantwortungslos. Ja, das war ein Ausschnitt aus dem Berlinale-Geschehen rund um den Potsdamer Platz in Berlin. Filme. Ich war im Kino am Wochenende und habe einen Film gesehen, der mich wirklich sehr beeindruckt hat. Den kann ich wirklich empfehlen. Im August in Osage County. Originaltitel August Osage County. Allein die Schauspielerinnen hauen einen um. Da sieht man eine Meryl Streep in Hochform und eine Julia Roberts, die man so nicht kennt. Große Charakterdarstellerin. Und den Film sollte man auch im Original gucken. Man versteht eigentlich alles, wenn man einigermaßen Englisch kann. Und die Stimmen dieser Damen, die sind umwerfend. Die haben tolle Stimmen. Worum geht's da? Der Originaltitel heißt also August, Osage County, ist eine US-amerikanische Filmkomödie von John Wells aus dem Jahr 2013 mit Meryl Streep in der Hauptrolle. Es handelt sich um eine Literaturverfilmung des mit dem Pulitzerpreis ausgezeichneten, im Original gleichnamigen Bühnenwerks von Tracy Letts. Der Film handelt von dem Generationenkonflikt zwischen einer Mutter und ihren drei Töchtern. Zur Beerdigung ihres Vaters reisen die Töchter und deren Partner zu ihrer Mutter Violet nach Osage County, Oklahoma. Schließlich eskaliert dort der Konflikt und es kommen gut gehütete Familiengeheimnisse zum Vorschein. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, aber es lohnt sich, in den Trailer reinzuhören. Das machen wir mal gerade. Mit dem Mann, der spätestens morgen Abend das absolute Zentrum des Interesses sein wird, George Clooney. Schon jetzt wispert. Life is very long. T.S. Eliot. Not the first person to say it. Certainly not the first person to think it. Absolutely goddamn right. You ready for this? No. No way. Hey, Mom, I'm here. Oh, Mom, you're so big. Look at your boobs. Last time I saw you, you looked like a little boy. God damn your father for putting me through this. Toll auch zu sehen in dem Film. Die Landschaften und die Musik ist klasse. Must be this year's man. Soon you'll be gone, never to return. Don't start with that. Father, you broke his heart when you moved away. That is wildly unfair. You were Beverly's favorite, you know that. I prefer to think my parents loved their children equally. I'm sure you prefer to think that Santa Claus brought you presents, too. I missed Uncle Beth's funeral. Toll ist das Duell zwischen den Schauspielerinnen Meryl Streep und Julia Roberts. Das sind wirklich absolute Höhepunkte in diesem Filmgeschehen. Wie gesagt, der Film hat mich fast umgehauen. So toll ist der. Ich empfehle ihn jedem, eine ganz normale amerikanische Familie. Der Film könnte natürlich auch hier in Europa spielen. Die Umstände sind ähnlich. Aber es ist normal, eine amerikanische Familie aus Oklahoma und ihre Geheimnisse. You supposed to be smoking? Is anybody supposed to smoke? What are you doing? Do I smell what I think I smell? Be a father. Help me. Our kid is trying to deal with this madhouse you've dragged her into. This madhouse is my home. Yeah, think about that statement for a second. Marriage is hard. That's one thing about mom and dad. You gotta tip your hat to anybody who could stay married that long. Karen killed himself. Niemandsland 91.4 FM. Der Uhrzeiger rückt gnadenlos auf die 12 Uhr Marke zu. Was können wir unseren Hörern noch heute auf den Weg ins Wochenende mitgeben? Erstmal herzlichen Glückwunsch. Heute ist der 8. Februar. Herzlichen Glückwunsch an alle Hörerinnen und Hörer. Die erste Hälfte des Winters ist vorbei. Jetzt geht's dem Frühling entgegen. Und dann, ich kann mir einfach nicht aus dem Kopf schlagen, unsere Infantin. Ich muss immer wieder an sie denken. Jetzt sitzt sie schon fast 2 Stunden im Gerichtssaal und wird da vernommen. Und ich stelle sie mir so vor, wie sie leidet. Sie sitzt da auf dem Bänkchen, dem Richter gegenüber, zur Linken ihre Verteidigung, zu denen sie dann ab und zu rüberblickt, und zur Rechten der Staatsanwalt, aber die, so wie die sich aufführen, ist das ja noch eine zweite Verteidigung, die sie da hat, also, aber ist doch wirklich schlimm, ja, jetzt sogar unsere Königsfamilie muss jetzt vor Gericht und dann wird der Mund trocken, wenn man so viel sprechen muss, dann kriegt sie noch einen Schluck Wasser oder Sekt, vielleicht trinken die da Sekt im Gerichtssaal, was weiß ich. Naja gut, aber es gibt Hoffnung, warum? Weil die Frau von unserem Ex-Präsidenten Aznar, die jetzt Bürgermeisterin ist in Madrid, die hat die Richter gebeten, nicht auf die Straße zu hören. Weil das sind ja Sachen aus der Französischen Revolution. Also das hat sie zwar im anderen Zusammenhang gesagt, aber passt natürlich sehr schön auch für diese Situation. In der Französischen Revolution sind ja die Köpfe gerollt, ne? Der Noblesse und des Adels und der Königsfamilie. Und wenn die Bürgermeisterin von Madrid jetzt fordert, dass die Richter nicht auf die Stimme des Volkes hören, dann sieht's doch gut aus, ne, für die Prinzessin, für die Infantin. Wir müssen raus. Wir sagen tschüss. Ein schönes Wochenende. Tschüss, Werner. Alles Gute. Tschüss. Bis nächste Woche. Jo, die heutige Sendung wird ab Dienstag im Podcast sein. Und da könnt ihr Teile, die ihr vielleicht heute verpasst habt, nachhören. Alles Gute. Viel Glück. Ein wunderschönes Wochenende. Kontrabande FM 91.4 in Barcelona. Weltweit zu hören auf www.kontrabanda.org und Niemandsland, das sind wir, unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Tschüss, Agur, yo! Super Merkel in Berlin, Tag und Macht. Überraschung in Sotschi. Das milde Klima scheint so gar nicht zu den Olympischen Winterspielen zu passen. Es ist noch weit bis zur Großschanze, Herr Putin. Niet, da vorne ist sie. Sind Sie sicher? Vielleicht ist das bloß eine Fata Morgana. Dir scheint zu sein sehr heiß, Merkelchen. Schwitzt ja wie in russische Sauna. Kein Wunder. Ich habe mit tiefsten Minusgraden gerechnet und nur meinen gefütterten Polarhosenanzug eingepackt. Ich werde verhaften lassen, Petrus. Weil's warm ist? Genau, Wetter ist warm.